Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap-News veröffentlichte die Maßnahmeversammlung für die Menschenrechte der nordkoreanischen Arbeiterinnen, die aus verschiedenen Organisationen Südkoreas besteht, darunter die Süddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes, das Menschenrechtszentrum des Rates der Christlichen Kirche, der Vereinigungsausschuss der Advokatenversammlung für demokratische Gesellschaft und die Patengesellschaft für politische Häftlinge vom Rat der Bewegung der Familien für die Demokratisierung am 15. August eine Stellungnahme mit der Forderung nach der Repatriierung der TVRK-Bürgerinnen. Die Versammlung bestand darauf, dass sich die Regierung für die Einleitung des Zeitalters der nationalen Aussöhnung, des Zusammenschlusses und der Wiedervereinigung entscheiden solle. Hierbei solle es zum Ausgangspunkt werden, der zweifelhaften Affäre der geplanten Republikflucht der Nordkoreanerinnen, die durch die Kreise des Missbrauchs der Staatsgewalt von Park Geun-hye und durch den Nationalen Nachrichtendienst fabriziert worden sei, auf den Grund zu gehen und die nordkoreanischen Bürgerinnen nach Hause zu schicken.